Good morning, good morning, hello. Guten Morgen, hallo. Now, we have said that although Jesus has already given you everything, wir haben besprochen, dass obwohl Jesus dir bereits alles gegeben hat, there is a certain lifestyle that we have to live in order to experience. Du einen bestimmten Lebensstil leben musst, um es zu erleben. Think, my friend. Überlege, mein Freund. Everything that you experience has to do with what your heart can believe. Alles, was du erlebst, hat damit zu tun, was dein Herz glauben kann. I heard yesterday somebody say. Ich habe gestern jemanden sagen hören. If you want to have a very high success rate in seeing healing miracles, wenn du eine sehr hohe Erfolgsquote beim Erleben von Heilungswundern haben willst, you have to simply do everything opposite to what the church has taught the last few hundred years. Musst du einfach das komplette Gegenteil von dem tun, was die Kirche die letzten 100 Jahre gelehrt hat. And then you will see miracles. Dann wirst du Wunder sehen. And you know, I've been thinking about that and I think it's pretty accurate. Ich habe darüber nachgedacht und festgestellt, das trifft es ziemlich genau. Because we have been taught so much religion and so many things that are really not correct. Denn wir haben so viel Religion und so vieles gelehrt bekommen, das wirklich nicht richtig ist. So, listen. Hör zu. God has given us a life that is so incredible. Why do so few people experience it? Gott hat uns so ein unfassbar geniales Leben geschenkt. Warum erleben es so wenige Menschen? And I believe there are two reasons. Ich glaube, es gibt dafür zwei Gründe. Actually, maybe three. Eigentlich sogar drei. Because the first reason is, of course, they don't know it. Der erste Grund ist, dass viele es gar nicht wissen. If you don't know what has been given unto you, there's no way you can experience it. Wenn du gar nicht weißt, was dir gegeben wurde, kannst du es auch nicht erleben. The second is, we believe wrong. Zweitens, wir glauben falsch. You know, we believe we have to ask God to give us things. Wir glauben, wir müssen Gott bitten, uns etwas zu geben. And it's never going to work. Das wird niemals funktionieren. So we have to believe right, which is appropriating faith. Wir müssen somit richtig glauben, nämlich mit nehmendem Glauben, mit Glauben, der Besitz ergreift. But the third thing I believe, drittens glaube ich, is we have to adapt our life according to the way God tells us to live. Dass wir unser Leben so gestalten müssen, wie Gott es uns vorgibt. And let me say that again. Ich sage das noch einmal. Not to convince God to do or give anything to us. Nicht um Gott zu überzeugen, etwas zu tun oder uns etwas zu geben. But for us to be able to experience it. Sondern damit wir in der Lage sind, es zu erfahren. These are two very, very different things. Das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge. And here Peter tells us that we have this abundant life. Petrus sagt uns hier, dass wir dieses Leben in Fülle haben. But in order to embrace it, we have to learn to do certain things. Aber um es zu genießen, müssen wir lernen, bestimmte Dinge zu tun. Look what he's telling us to do. Schau, was uns aufträgt. Must stop speaking evil. Aufhören, Böses zu sprechen. And hurtful words. Und aufhören, verletzende Worte zu sprechen. You know, our mouth is so powerful, very few Christians understood that. Unser Mund ist so mächtig, das verstehen nur wenige Christen. Because what comes out of our mouth has creative power. Was aus unserem Mund kommt, hat schöpferische Kraft. It's not all over the Bible, science will prove that to you. Das steht nicht nur überall in der Bibel, auch die Wissenschaft bestätigt das. Science proves to you that our words have creative power. Die Wissenschaft beweist, dass unsere Worte schöpferische Kraft haben. So I believe that a lot of people, by speaking evil, destroy what already belongs to them in the New Covenant. Deshalb glaube ich, dass viele Menschen durch böse Worte das zerstören, was ihnen im Neuen Bund bereits gehört. Let me give you a very simple example. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. The Bible says, in his stripes you have been healed. Die Bibel sagt, durch seine Striemen seid ihr geheilt. Do you know, let me give you a definition of evil speaking. Ich gebe dir eine Definition von bösem, schlechtem Reden. Because when we think evil speaking, we think of cussing or bad words like that. Denn wenn wir an böses Reden denken, denken wir an Flüche oder andere schlimme Worte. I believe that this could be one meaning, but I don't believe that's the main meaning. Das könnte eine Bedeutung sein, aber ich denke, es ist nicht die Hauptbedeutung. Let me tell you how I define evil speaking. Ich erkläre dir, wie ich böses Reden definiere. Everything that I speak that is opposite of what God speaks. Wenn ich das Gegenteil von dem sage, was Gott sagt. So when God says I'm healed and I say I'm sick, that's evil speaking. Wenn Gott also sagt, ich bin geheilt und ich sage, ich bin krank, dann ist das böses Reden. If God says I am blessed and I say I am poor, that's evil speaking. Wenn Gott sagt, ich bin gesegnet und ich sage, ich bin arm, dann ist das schlechtes Reden. So on one hand we want to embrace this beautiful life and beauty every day. Einerseits wollen wir dieses herrliche Leben und die Schönheit darin jeden Tag umarmen. But on the other hand we don't want to stop evil speaking. Andererseits wollen wir aber nicht aufhören, schlecht böse zu reden. That way everything that Jesus paid for on the cross will remain distant from you. Auf diese Weise wird alles, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat, fern von uns bleiben. So remember. Also denk daran. Be careful what comes out of your mouth. Sei vorsichtig, was aus deinem Mund kommt. And then he says that we should not say hurtful words. Danach sagt er, dass wir keine verletzenden Worte verwenden sollen. Now, let me explain to you. Ich erkläre dir das. I don't think that there's anybody. Ich denke, dass es nicht einen Menschen gibt. Through whose mouth other people will not be hurt. Durch dessen Mund andere Menschen nicht verletzt werden. You see, this must not be our concern. Das soll nicht unsere Sorge sein. Jesus offended people. Jesus hat Menschen beleidigt. But it was not because Jesus did mean things, but because of their messed up hearts. Aber nicht weil Jesus gemeine Dinge gesagt hat, sondern wegen ihrer verwirrten Herzen. So the Bible does not say that nobody must get hurt through the word that we speak. Die Bibel sagt nicht, dass niemand durch die Worte, die wir sprechen, verletzt werden darf. But that we must not speak hurtful words. Sondern dass wir keine verletzenden Worte sprechen dürfen. Because many times you can just preach the truth of the word of God and it's hurtful to some people. Oft predigst du einfach die Wahrheit über Gottes Wort und es ist für manche Menschen verletzend. I must have the heart attitude. Ich muss die Herzenshaltung haben. That the words that I speak to other people are edifying and building them up and not pulling them down. Dass die Worte, die ich zu anderen Menschen spreche, aufbauend sind und sie aufrichten und nicht herunterziehen. What will happen? Was wird geschehen? If you say to yourself. Wenn du dir sagst. Or maybe say to the Lord. Oder du es einfach dem Herrn sagst. Lord, from today on, at least 3 times a day, I want to intentionally speak words to somebody that edify them. Herr, von heute an möchte ich ganz bewusst mindestens 3 Mal am Tag Worte zu jemandem sprechen, die ihn aufbauen. That way you would be more intentional in what you speak. Auf diese Weise wirst du bewusster mit deinen Worten umgehen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.